Vom 2. bis 6. August fand in der Tischtennishalle der Chongqing-Straße von Pyongyang das ITTF Tischtennis Open der Herausforderklasse Pyongyang 2017 statt. Beim Turnier gab es die Einzelspiele der Herren und der Damen und die Doppelspiele der Senioren sowie die Einzelspiele der Herren und der Damen unter 21 Jahren. Beim Turnier vollbrachten die Tischtennisspielerinnen und Spieler der TVRK ausgezeichnete Leistungen. Bei Spielen der Senioren erkämpfte Park Shin-hyuk im Einzel der Herren, Kim Song-hee im Einzel der Damen, Choi Il und Park Shin-hyuk im Herrendoppel und Choi Hyun-ha und Kim Song-hee im Damendoppel die Goldmedaillen. Bei den Spielen unter 21 Jahren belegte Kim Ok-chan im Einzel der Herren und Li Hyun-sim im Einzel der Damen jeweils den ersten Platz. Den ausgezeichneten Tischtennisspielerinnen und Spielern wurden die Medaillen verliehen.